Ammissori, Nino Petraro. Ho sofferto nel marketing, ho scompetenza, incompetenza, ho democrazia, pride, respect. Non di excellence of order, che testa nulla in quantità, soder o in qualità. Ho scultura in sprechen via oba. Es gibt materielle Werten, die früher beginnen sollten. Obwohl es nie so spät ist, den Pfad zu beginnen, in die Kultur jede Probe zu entnehmen. Der Markt wird durch Angebot und die Nachfrage, Marktkraft und den Markt selbst kontrollieren. Am Messungen in Übertragung. Die Enden, die Extreme, werden mit Gegengewichten korrigiert. Lassen Sie uns die Arten der Menschenrechte vorrangig behandeln und die Partien und die Rechte zu beeinträchtigen. Lassen Sie uns den Respekt vor die Raum, vor Haustieren und Wildtieren priorisieren. Lassen Sie uns in die Konflikte der Extreme nach dem ewigen Frieden für die anderen Ausschau halten, damit der eigene Konflikt bald endet. Haben Sorgen in Übertragung. Flag bei 0 Grad oder langsam in Drehung. Eine plötzliche Richtung wechselt andere. Die Richtung der Wahrheit nicht. Alle Änderungen müssen schrittweise erfolgen. Saatgut sein und dann ernten. Glaubwürdigkeit wird in Läufe der Zeit angebaut und mit den Fakten von Tag zu Tag verstärkt. Die Kavalier.